Ja, Logo, ja. Die Repräsentation deutscher Kultur in Amman. Das Goethe-Institut, Franchise Kultur- und Sprachvermittler der Bundesrepublik, ist auch in Jordanien sehr aktiv. Neben der Vermittlung der deutschen Sprache will es auch deutsche Kultur vermitteln und tut dies durch zahlreiche Veranstaltungen. Doch bevor es um eine dieser Veranstaltungen geht, mag versucht werden zu klären, was eigentlich deutsche Kultur ist. Ein romantisch veranlagter, naiver Realist würde jetzt, gänzlich unpolitisch betrachtet wohl sagen, deutsche Kultur, das ist Goethe, das ist Schiller, das ist Humboldt, das ist Wagner und Mann, bis er zum Republikaner wurde, das waren noch Zeiten. Ein mehr pessimistisch orientierter, naiver Realist könnte sagen, deutsche Kultur, das ist Hitler, das ist Holocaust, das ist Blitzkrieg, das ist Wagner und das ist Eva Herrmann. Ein eher Popkultur geprägter, naiver Realist hingegen könnte behaupten, deutsche Kultur, das ist Stuckebarre Kehlmann, das ist Sarah Kuttner, das ist Oliver Pocher, das ist BAMA und das ist Tommy Jaud. Und morgen gehe ich zu einer total surreal subtilen Videoinstallation über Wladimir Kaminer. Modernisten der Aufklärung würden sich wohl hinsetzen, die Vernunft auspacken und letztendlich ihre eigene Existenz als deutsche Kultur qua Vernunft identifizieren und hoffen, dass ihrem Beispiel viele folgen mögen, während die Modernisten des 20. Jahrhunderts wohl pessimistisch den Untergang der deutschen Kultur verkünden würden, die durch Vernunft zu entdecken fast unmöglich geworden sei, da die Gesellschaft als solches inzwischen viel zu fragmentiert sei, was bestimmt irgendwie durch die Funktionslogik des Spätkapitalismus verursacht wurde, der Kultur auch zu einem Produkt gemacht hätte. Poststrukturalisten würden viel lesen und über Konstrukte und Diskursmacht reden, Postmodernisten würden sich Ballermann 6 und die fetten Jahre sind vorbei anschauen und während sie Tokyo Hotel hören, Tommy Jaud verschlingen, um am Ende die Existenz der deutschen Kultur als wahrscheinlich zu beschreiben, den Menschen aber grundsätzlich aberkennen, diese Realität als solche erkennen zu können. Das sind Gedanken, die ich mir während des Besuches des sogenannten Konzert zum Deutschlernen von Uwe Kind, Motto Musik, Tanz, Deutsch, welches vom Goethe-Institut Amman und der Deutsch-Jordanischen Hochschule, die in Wirklichkeit nur eine FH ist, nicht gemacht habe. Der Grund, zu diesem Event zu gehen, war mein Sprachpartner Weil, der am Goethe-Institut einen Deutschkurs belegt, da er im Februar in der Schweiz ein Masterstudium beginnen möchte und über diesen Kurs 3 Karten ergattern konnte. Eine Karte kam mir zu, eine weitere reichte mir an Helena weiter, die ja in der Theorie auch Deutsch lernen möchte. Also ging es zu dritt gemütlich in die sogenannte Sportcity, wo das Konzert in einem relativ großen Veranstaltungssaal stattfinden sollte. Wir kamen etwas zu spät und mussten daher direkt neben der Bühne stehen, denn der Saal war voll. Circa 250 junge Menschen, größtenteils wohl Studierende der Fachhochschule, standen bzw. saßen auf den Plätzen und lauschten den Darbietungen von Uwe Kind. Uwe Kind ist so zwischen 50 und 60 Jahren alt, trägt sein eigenes Promoshirt und Turnschuhe der Marke Ich bin dem Jugendwahn verfallen, aber habe gezielt die falschen Schuhe gekauft und läuft auf der Bühne auf und ab, um dem Publikum den Text des nächsten Liedes und die dazu erdachte Choreografie zu erklären, wenn er nicht gerade erfolglos um Ruhe bittet. Unterstützung erhält er dabei von einigen aus dem Publikum ausgewählten Freiwilligen. Die Texte haben es in sich. Ein Beispiel. Ich bin cool. Du bist cool. Ja, Logo, ja. Ich bin stark. Du bist stark. Ja, Logo, ja. Ich bin frei. Du bist frei. Ja, Logo, ja. Gesungen hört sich das etwa so an. Ich bin cool, du bist cool. Ja, Logo, ja. Ich bin stark, du bist stark. Ja, Logo, ja. Ich bin frei, du bist frei. Ja, Logo, ja. Das Ganze hat schon in der Trockenübung einen ziemlich merkwürdigen Klang, entfaltet seine volle Wirkung aber erst, wenn die Musik zugeschaltet wird. Diese kommt vom Band und zum gemütlichen Halbplayback wird dann der Saal gerockt. Der Text wird auf ein musikalisches Arrangement gesungen, das irgendwo zwischen Ballermann 6 Mucke, Ey, it's cool, man, und Scooter im Kindergarten angesiedelt ist. Das zweite Lied hatte den Anspruch, die richtige Benutzung der Artikel der, die, das zu praktizieren. Den Text habe ich vergessen, aber es war irgendwie so. Der Zug, tsch, tsch, tsch, der Tisch, klopf, klopf, klopf. Wie dem auch sei. Vielen hat es gefallen, was mich zur Vermutung führt, dass das Trinkwasser in der FH mit Drogen versetzt wird. Weniger begeistert Wawail, was ihm deutlich am Gesicht abzulesen war. Helenas Gesichtsausdruck war ungefähr so. Man stelle sich das schrecklichst mögliche Ereignis vor und den dazu passenden Gesichtsausdruck. Fratze der Angst wäre eine ganz passende Beschreibung. In typischen Horrorfilmen würde die Frage kommen, hast du einen Geist gesehen? Die Antwort, nee, Uwe Kind, aber ich würde den Geist vorziehen. Ernsthaft, meine Mitbewohnerin sah wirklich geschockt aus. Später sagte sie, nachdem sie beinahe von einem Auto überfahren worden wäre, was ich wiederum auf die Schockwirkung von Uwe Kind zurückführe, das war das Schrecklichste, was ich je gesehen habe. Man hätte es ihr fast glauben können, wäre da nicht der tschechische Dialekt, der ungefähr so schön klingt wie der französische und damit der eigentliche Inhalt verloren geht und man sich in der Melodie des Satzes und der Wörter verliert. Aber das nur am Rande, ach ja, und wenn wir schon am Rande sind, mir wurde neulich von einer anderen Tschechin bescheinigt, dass mein Deutsch sächsisch klingt. Meine Reaktion war anders, weniger geschockt. Es war ein Gefühl, das ich mir eigentlich nicht in einem solchen Kontext hätte vorstellen können. Ich schämte mich. Es war mir peinlich. Und es war kein Fremdschämen, was bei mir relativ häufig vorkommt, sondern echter Scham. Warum? Weil das die Repräsentation deutscher Kultur sein soll und ich das als Deutscher nicht vertrete? Das will in meinen Kopf nicht rein, denn eigentlich identifiziere ich mich nicht bewusst als Deutscher, denn dazu bin ich viel zu kritisch bei Spitzbein sozialisiert. Danke, Dana. Nun war mir Identifizierung in diesem Kontext bisher nur als Stolz auf Deutschland sein bekannt, was ich nicht bin, aber nun rätsel ich darüber, ob es auch eine Selbstidentifikation qua Scham gibt. Oder ob es mir nicht vielmehr peinlich war, weil Uwe Kind als Deutscher identifiziert wird und ich ebenso und ich damit einen Topf mit uns Uwe geworfen werden könnte, was ich bestimmt nicht will. Ich könnte mich natürlich auch fragen, inwiefern dieses Gefühl daraus resultiert, ob ich mein eigenes Bild deutscher Kultur mit dem Abziehbild Uwe Kinds vergleiche und dieses Missverhältnis einem unterbewussten Sendungsbewusstseins meinerseits entspricht und in Scham seinen Ausdruck findet. Alles Fragen, die ich mir mal stellen werde, wenn ich mich dekonstruiere und Diskurs analysiere, vielleicht morgen früh beim Duschen. Nun ja, Uwe machte während seiner Lieder per Einwürfe auch immer mal wieder klar, wie er es mit der deutschen Sprache hält. Deutsch ist gut, Deutsch ist gut, Deutsch ist gut! Was für mich der gesungene Auslöser eines Wirkreflexes ist. Und damit sich das liebe Publikum auch selbst einordnen kann, wenn es denn noch nach Deutschland reisen will zum Mitsingen, ich bin Ausländer, ich bin Ausländer, ich bin Ausländer. Mal ganz abgesehen von der exorbitanten Nutzung des dermaßen anachronistischen Wortes Logo, wobei gesagt sei, dass Wörter selbst natürlich nicht anachronistisch sein können, sondern nur ihre Benutzung. Ich will damit gar nicht sagen, auch wenn es sicherlich so klingt, dass Uwe Kind sich dabei nichts gedacht hat. Aber vielleicht ist das ein ganz gutes Programm für Kinder, aber naja, egal. Einigen hat es gefallen, man soll ja seine eigene Meinung auch nicht permanent universalisieren wollen. Wir gingen nach etwa ewigen 10 Minuten hinaus und brachen auf. Wie das restliche Programm war, kann ich also nicht nachvollziehen, dementsprechend seien meine Eindrücke auch nicht allzu ernst zu nehmen. Aber wer dies tun sollte, möge dann auch bitte beachten, niemals zu Uwe Kind zu gehen, es lohnt sich wirklich nicht. Anzumerken sei auch, dass die bisherigen Veranstaltungen des Goethe-Instituts hervorragend waren. So organisierten sie eine irakische Filmwoche mit wirklich eindrucksvollen und teilweise sehr schockierenden Filmen, die einen Blick auf die Ereignisse im Irak lieferten, die sich vom Nachrichten doch erheblich unterscheiden. Eine weitere Veranstaltung unter dem Titel Cargo Sophie Amman gehört zu den eindrucksvollsten Erlebnissen, die ich bisher in Amman hatte. Im umgebauten Anhänger eines Trucks mit Glaswand, Videoprojektoren, Sitzplätzen für 45 Personen ging es schaukelnd durch Amman, um eine virtuelle Tour von Sofia nach Amman, die in Wirklichkeit 7 Tage dauern würde, zu erleben. Berichtet wurde dabei von 2 bulgarischen LKW-Fahrern, die an Plätzen Halt machten, wie etwa den Großmarkt oder der Zollabfertigung, die man sonst nicht sehen würde. Parallel wurde per Videoprojektion die Geschichte der Spedition Benz erzählt und deren Verstrickung in Korruption und so weiter. Ab und zu stand dann eine Sängerin am Straßenrand und bot ihre Lieder da, die per Funk in den Truck übertragen wurden. Sehr, sehr eindrucksvoll, tolle Sache. Und damit bleibt auch ein Funke Hoffnung, dass Uwe Kind nur ein Intermezzo in der ansonsten gelungenen Repräsentation der Repräsentation deutscher Kultur durch das Goethe-Institut darstellt.